Electro Flow Beats. I'm a Fae. Feel it. Immer wenn der Himmel weint, kein Strahl mehr durch die Wolken scheint und mir einfach kein Ausweg bleibt, bete ich zu Gott, dass alles einmal besser wird, weil ich nicht mehr kann und mein Leben immer blässer wird. Immer wenn der Himmel weint, kein Strahl mehr durch die Wolken scheint und mir einfach kein Ausweg bleibt, bete ich zu Gott, dass alles einmal besser wird, weil ich nicht mehr kann und mein Leben immer blässer wird. Wieder mal sitze ich zwischen Rauch und grellem Licht und schreibe auf ein kleines Stück Papier ein Gedicht. Es ist kalt und ich bin wieder mal allein zu Hause. Ich bin voll down und schaue in die Kälte raus. Jeden Tag Scheiße fressen, Tag ein, Tag aus. Scheiße, Mann, so sieht mein verdammter Alltag aus. Die Leute sagen, du hast dein Leben, also mach was draus. Doch für euch Penner sieht die Scheiße hier so einfach aus. Doch ganz ehrlich, Mann, nein, das ist es nicht. Jeden Tag ins Bett gehen mit einer Träne im Gesicht. Denn öfter denk ich mir, vielleicht pack ich's nicht, dass diese Welt einfach über meinem Kopf zerbricht. Vielleicht mach ich sie nicht glücklich, bin ich noch zu jung. Vielleicht schaff ich meine Prüfung nicht oder bin ich doch zu dumm. Ich will, dass meine Freude alltäglich wird und bete dafür, dass alles einmal besser wird, yeah. Immer wenn der Himmel weint, kein Strahl mehr durch die Wolken scheint und mir einfach kein Ausweg bleibt, bete ich zu Gott, dass alles einmal besser wird, weil ich nicht mehr kann und mein Leben immer blässer wird. Immer wenn der Himmel weint, kein Strahl mehr durch die Wolken scheint und mir einfach kein Ausweg bleibt, bete ich zu Gott, dass alles einmal besser wird, weil ich nicht mehr kann und mein Leben immer blässer wird. Ihr wollt was hören, meine Kindheit war nicht schön, nur langsam hab ich mich hier an diesen Scheiß gewöhnt. Die Leute sagen immer, bitte sei doch fröhlich, doch der Schmerz in mir drin ist schon zu gewöhnlich. Ohne Vater aufzuwachsen, ja das macht stark. Private Insolvenz, ich geb'n Fick auf den Fuckstaat. Ihr habt keinen Plan davon, wie es mir geht und wisst nur, dass es mich gibt, weil ihr mich seht. 15 Jahre Schmerz, ja das frisst sich in mich rein. Wer sagt, das ist nicht schlimm, der hat doch keinen Peil. Ich hoffe, ihr versteht jetzt, wie es mir geht und hoffe auch, dass ihr nicht das gleiche erlebt. Wie viel muss noch passieren, bis mich jemand hört und die Freude in meinem Herz den Schmerz zerstört? Ich will, dass meine Freude alltäglich wird und bete dafür, dass alles einmal besser wird, yeah. Immer wenn der Himmel weint, kein Strahl mehr durch die Wolken scheint und mir einfach kein Ausweg bleibt, bete ich zu Gott, dass alles einmal besser wird, weil ich nicht mehr kann und mein Leben immer blässer wird. Immer wenn der Himmel weint, kein Strahl mehr durch die Wolken scheint und mir einfach kein Ausweg bleibt, bete ich zu Gott, dass alles einmal besser wird, weil ich nicht mehr kann und mein Leben immer blässer wird. Immer wenn der Himmel weint, kein Strahl mehr durch die Wolken scheint und mir einfach kein Ausweg bleibt, bete ich zu Gott, dass alles einmal besser wird, weil ich nicht mehr kann und mein Leben immer blässer wird.